Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Theo Broma, so nennen Botaniker den Kakaobaum, zu Deutsch Speise der Götter. Ja, und so eine heiße Schokolade, die kann ja auch himmlisch schmecken. Wobei in früheren Zeiten war der Kakao ein sehr viel herberes Geschmackserlebnis, teilweise noch gewürzt mit Senf und Pfeffer. Als erstes möchte ich Ihnen gerne einmal die Kakaofrucht ein bisschen näher bringen. Wenn man jetzt eine frische Kakaofrucht in der Hand hat und man würde die jetzt essen, dann würden einem die Kakaobohnen überhaupt nicht schmecken. Also die Kakaobohnen sind sehr hölzern, sehr bitter. Das Fruchtfleisch hingegen ist sehr süß, es hat so eine etwas schleimige Konsistenz, es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich habe es tatsächlich auch schon probieren dürfen, man kann es sehr gut essen. Im Kölner Schokoladenmuseum führt Nele Kersting eine Besuchergruppe durch die weltweit größte und umfangreichste Ausstellung über den Kakao. Rund 100.000 Exponate aus aller Welt sind in dem schiffsähnlichen Gebäude direkt am Rhein zu bestaunen. Darunter getöpferte und bemalte Kakaobecher aus dem alten Mexiko, Schokoladentassen und Kännchen aus Porzellan, Silber und Gold, in denen der Adel im 17. und 18. Jahrhundert das Luxusgetränk servierte, und historische Schokoladenautomaten und alte Werbeplakate. Ich habe hier Kakaobohnen. Die haben auch schon den ersten Schritt hinter sich, den ersten Verarbeitungsschritt. Die sind nämlich schon geröstet. Bevor Sie diese aber essen, müssen Sie erst die Schale entfernen. Also Sie drücken die Kakaobohne ein bisschen und dann lässt sich die Kakaobohnenschale sehr leicht entfernen. Okay, dann gehe ich einmal rum. In so einem ersten Moment hatte ich das Gefühl wie Kaffee, wie so eine Kaffeebohne, ne? Etwas bitter. Es riecht nach Schokolade, auf jeden Fall. Sehr intensiv vom Geschmack und ist es und ja, lecker, würde ich sagen. Sehr bitter. Ja, genau. So wie 80% Schokolade irgendwie. Die geht so in die Richtung. Im Tropenhaus können Besucher hautnah am eigenen Leib das feuchtheiße Klima erleben, in dem der Kakaobaum am besten gedeiht. Seine ursprüngliche Heimat liegt vermutlich im südamerikanischen Amazonas-Tiefland. Von dort breitete er sich nach Mittelamerika aus, wo die Olmeken, die vor über 3000 Jahren am Golf von Mexiko siedelten, die Wildpflanze kultivierten. Auf den ersten Blick wirkt der Kakaobaum, der eine Höhe von 15 bis 20 Metern erreichen kann, eher unscheinbar. Lang und dünn gedeiht er versteckt im Schatten der Urwaldriesen. Ein Kakaobaum braucht sehr lange, bis der erstmal Früchte trägt. Also der braucht so 10 bis 12 Jahre, bis er seine volle Kraft entfaltet hat und viele Kakaofrüchte trägt. Man muss vorsichtig die Früchte vom Baum entfernen, man muss vorsichtig ernten, weil man will den Baum nicht verletzen. Ist er verletzt, fängt sich eine Krankheit an, trägt er weniger Früchte, das bedeutet weniger Ernte. Das will man natürlich nicht, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Der Kakaobaum gilt als Diva unter den Pflanzen, ist also ausgesprochen anspruchsvoll. Er mag es nicht kälter als 21 Grad, reagiert empfindlich auf direkte Sonneneinstrahlung und benötigt reichlich Niederschläge. Er gehört zu den tropischen Pflanzen, die gleichzeitig blühen und Früchte tragen, die unterschiedlich weit entwickelt sind. Auf den Plantagen bestäuben Arbeiter die winzigen orchideenähnlichen Blüten von Hand. In der Natur übernehmen kleine Fliegen diese Aufgabe. In 4 bis 8 Monaten wachsen an einem Baum zwischen 20 und 50 Kakaofrüchte. Die hängen direkt am Stamm und an dicken Ästen. Denn sie können bis zu 30 cm groß werden und zwischen 300 und 500 Gramm wiegen. In einer Frucht stecken bis zu 60 Kakaobohnen. Was auch ganz wichtig ist, die Kakaoernte ist bis heute reine Handarbeit. Also es gibt keine Maschine, die so gut unterscheiden kann zwischen einer reifen und einer unreifen Frucht. Es gibt mittlerweile zum Beispiel Schokoladenunternehmen, Schokoladenhersteller, die Projekte haben, um Maschinen zu entwickeln, aber die sind auch noch in der Entwicklungsphase. Wie schon zu Zeiten der Olmeken holen Plantagenarbeiter auch heute noch die ellipsenförmigen Kakaofrüchte mit langen Pflückmessern von den Bäumen und schlagen sie vorsichtig auf. In Bananenblätter gewickelt oder in Gefäße gefüllt, werden die Kakaobohnen samt Fruchtfleisch zuerst etwa 7 Tage lang fermentiert. Dabei verlieren sie ihre Keimfähigkeit und der ursprünglich sehr saure und bittere Geschmack wird gemildert. Bei der anschließenden Trocknung, die nochmal eine gute Woche dauert, bekommen die Bohnen ihre typische braune Farbe und noch mehr Aroma. In Jute- und Sisalsäcken werden sie dann per Schiff nach Europa oder Nordamerika transportiert, wo die eigentliche Kakao- und Schokoladenherstellung beginnt. In Fabriken werden die Bohnen gereinigt und bei Temperaturen zwischen 100 und 140 Grad geröstet. Also es ist auf jeden Fall interessant, die verschiedenen Geschmäcker und die Bestandteile von Schokolade auch mal separat so zu probieren. Wenn, nehme ich mal die 80%ige Schokolade, da ist kaum Zucker drin. Aber da kann man nicht viel von essen. Ne? Du hast dich schon Sünde. Ne? 3,6 Kilogramm reine Kakaomasse, verarbeitet zu knapp 10 Kilo kakaohaltigen Produkten wie Pralinen, Schokoriegel und Tafelschokolade, verzehrte durchschnittlich jeder Deutsche im Jahr 2016. Damit liegen wir beim Kakaokonsum weltweit auf Platz 2 und werden nur noch von den Schweizern übertroffen. Warum den meisten Menschen Kakaoprodukte so gut schmecken, dass sie beinahe süchtig danach sind, erklärte bereits 1717 der Breslauer Arzt Johann Gottfried Kühne in seiner vollständigen Nachricht von der Schokolade. Es stärket nämlich der Kakao den Magen, macht die Lebensgeister hurtig, verdünnt die Säfte und Geblüt, hilft zur Venuslust, stärket das Haupt, lindert die Schmerzen und ist sein Lob sowohl zur Nahrung wie als Medikament nicht genug fast zu beschreiben. Wie man heute weiß, enthält die Kakaobohne nicht nur wertvolle Nährstoffe wie Kakaobutter und Eiweiß, sondern auch Polyphenole. Die schützen vor Arterienverkalkung, bekämpfen Entzündungen und wirken positiv auf das Herz-Kreislauf-System. Auch für den deutschen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt, der vor mehr als 200 Jahren die Natur der neuen Welt erkundete, war der Kakao unverzichtbarer Reiseproviant. Kein zweites Mal hat die Natur eine solche Fülle der wertvollsten Nährstoffe auf einem so kleinen Raum zusammengedrängt wie gerade bei der Kakaobohne. Er wärmt den Körper, tröstet die Seele, spendet eine Menge Energie und ist ein Milliardengeschäft. Für die indianischen Ureinwohner Mittelamerikas war der Kakao ein Geschenk der Götter und Sinnbild des Lebens. Bereits die Olmeken kannten um 1000 vor Christus Kakawa, einen Trank aus den Bohnen des Kakaobaums. Noch viel älter sind Keramikfunde mit Rückständen des Kakaos aus Ecuador, die aus der Zeit um 3500 vor Christus stammen. Bei den Azteken war der Kakao so beliebt, dass ihr letzter Herrscher Montezuma II. Der Legende nach jeden Tag 50 Becher getrunken haben soll. Für Andrea Durri, die als Kuratorin im Kölner Schokoladenmuseum arbeitet, ist die jahrtausendealte Kulturgeschichte des Kakao bis heute faszinierend. Kakao war sehr wertvoll, gerade bei den mesoamerikanischen Kulturen. Das heißt, nur die Reichen konnten sich den Kakao leisten. Kakao war Zahlungsmittel, das heißt, man konnte mit den Kakaobohnen andere Produkte tauschen. Und man nannte es dann das braune Gold, weil es eben sehr, sehr wertvoll war. In Montezumas Schatzkammer fanden die spanischen Eroberer neben Gold und Silber auch 25 Zentner der kostbaren Bohnen, was laut einer Preisliste aus dem Jahr 1545 ein kleines Vermögen darstellte. Ein großer Truthahn kostete damals rund 100 Kakaobohnen. Eine Avocado bekam man für 3, eine Tomate für 1 Bohne. Und für einen Hasen oder ein Kaninchen waren je nach Größe zwischen 30 und 50 Bohnen zu zahlen. Der Geschichtsschreiber Pietro Martiri d'Anghiera notierte dazu: Beachtenswert, welch beglückendes Zahlungsmittel jene Völker benutzen. Sie haben nämlich ein Geld, das ich deshalb beglückend nenne, weil die Menschen aus Verlangen nach seinem Besitz weder das Erdinnere aufreißen, noch aus gierigem Geiz oder Angst vor drohenden Kriegen es wieder im Erdboden verstecken können, wie Gold oder Silber. Denn dieses Geld wächst auf Bäumen. Seinen botanischen Namen verdankt dieser Baum übrigens dem schwedischen Arzt und Naturforscher Carl von Linné. Er ist der Erfinder der sogenannten binären Nomenklatur, der wissenschaftlichen Bezeichnung für Tiere und Pflanzen, die aus zwei Namen besteht, einem für die Gattung und einem für die Art. Die von den Indianern so wertgeschätzte Pflanze taufte Linné 1753 Theobroma cacao L., wobei das L für seinen Nachnamen steht. Theobroma stammt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus Theos, dem Wort für Gott, und Broma, auf Deutsch Speise. Übersetzt heißt der Baum also Götterspeise Kakao. Es gibt ja auch die Sage unter den Azteken, dass das eigentlich nur eine Speise der Götter war und dass einer der Götter Mitleid mit den Menschen hatte und hat ihm Kakaobohnen gebracht und ist als Strafe aus dem Paradies geflogen. Also das, was bei uns ein bisschen der Apfel ist oder in der alten griechischen Kultur das Feuer, war in Mittelamerika tatsächlich der Kakao. Und man kann ja auch tatsächlich sehr leckere Sachen aus Kakao machen. Friedel Hütz-Adams ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene in Bonn und hat zahlreiche Studien zum Thema Kakao verfasst. Aus den Bohnen einer einzigen Frucht lassen sich übrigens zwischen einer halben und 2,5 Tafeln Schokolade herstellen, je nachdem, wie viel Zucker und Milchpulver drin sind. Bei einer Zartbitterschokolade beträgt der Kakaoanteil etwa 50%. Bei Bitterschokolade mindestens 60, manchmal aber auch 70 oder 80%. Und in einer Vollmilchvariante sind es nur 30%. Das ist ja nicht unbedingt nur der Snack für zwischendurch, der immer gleichförmig und so schmecken soll, wie das ja heute bei den standardisierten Kakaotafeln und Schokoriegeln ist, sondern es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass Kakao einen wie ein guter Wein von Jahr zu Jahr immer wieder überrascht, je nachdem, wie der Jahrgang denn jetzt war. Aber das ist bei den meisten Konsumenten und Konsumentinnen einfach verloren gegangen. Christoph Kolumbus war vermutlich der erste Europäer, der die bitteren Bohnen kostete, als er Anfang des 16. Jahrhunderts bei seiner vierten Weltumsegelung die Küste von Honduras erkundete. Den Geschmack der gerösteten und gemahlenen Kakaobohnen, die die Ureinwohner mit Wasser zu einem schaumigen Trank verrührten und mit Chili, Vanille und wildem Honig würzten, fand der Entdecker allerdings scheußlich. Erst Hernán Cortés, der 2 Jahrzehnte später Mexiko eroberte, erkannte den Wert des braunen Goldes. Dazu Kuratorin Andrea Durri. Es gibt eine Ladeliste, beziehungsweise ein Dominikanermönch, der ist 1544 nach Spanien gesegelt und er hatte Kakaobohnen dabei. Also da können wir den ersten Beleg sehen. Aber vermutlich hat es schon vorher Kontakte gegeben, dass der Kakao vielleicht irgendwie den Weg nach Europa gefunden hat. Damals taucht in Europa auch erstmals das Wort Schokolade auf. Woher es stammt, weiß man nicht so genau. Vermutlich handelt es sich um eine Neuschöpfung aus Chocol, was in der Maya-Sprache heiß bedeutet, und Atl, dem aztekischen Wort für Wasser, also Chocolatl. Bis zur Industrialisierung bezeichnet Schokolade übrigens immer ein Getränk, also das, was wir heute meist Kakao nennen. Man konnte die Schokolade auch in Blöcken kaufen, zum Beispiel in Apotheken oder bei Wanderhändlern. Das heißt, da war die Schokolade schon gemixt mit Inhaltsstoffen. Ich hatte den Zucker drin, vielleicht Vanille, vielleicht noch was anderes. Und ich ging in die Apotheke und habe mir einen Block gekauft, ein Stück abschneiden lassen. Und das brauchte ich dann zu Hause nur zu raspeln und nur Wasser hinzuzufügen. Und dann hatte ich das fertige Schokoladengetränk. In der feinen Gesellschaft fand das exotische Produkt aus der neuen Welt schnell jede Menge Liebhaber. August der Starke zum Beispiel soll Unmengen davon gehortet haben. Auch Kaiserin Maria Theresia, Casanova und Napoleon waren der Trinkschokolade verfallen. Genauso wie Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, von dem folgendes Zitat überliefert ist. Wer eine Tasse Schokolade getrunken hat, der hält einen ganzen Tag auf der Reise aus. Ich tue es immer, seit Herr von Humboldt es mir geraten hat. Die gesundheitsfördernde, stärkende und anregende Wirkung des Kakaos spielte für den europäischen Adel allerdings nur eine untergeordnete Rolle. In den elitären Kreisen galt er als modisches Prestigegetränk, das von italienischen Schokoladenköchen zubereitet, von orientalischen Dienern serviert und aus kostbaren chinesischen Porzellantassen getrunken wurde. Da kam dann Vanille hinein, da kam Zimt hinein, da kam Pfeffer hinein. Das waren alles Statussymbole und die hat man alle in einem Getränk dann vielleicht gereicht im privaten Rahmen, wenn man Besuch bekam als adlige Frau zum Beispiel. Muss vielleicht nicht unbedingt geschmeckt haben, aber war auf jeden Fall teuer alles. Als im 17. Jahrhundert die Nachfrage nach Kakao rapide anstieg, wurden neue Anbaugebiete erschlossen. Zuerst in Ecuador, Venezuela und Brasilien. Da die indianische Bevölkerung dort durch Kriege und eingeschleppte Krankheiten fast ausgelöscht war, wurden Sklaven aus Afrika auf die Plantagen gebracht, um den Schokoladenhunger der weißen Oberschicht zu stillen. Immer wieder versuchten Franzosen, Engländer und Holländer, das spanische Monopol auf den lukrativen Kakaohandel zu brechen. Sie pflanzten ab Ende des 17. Jahrhunderts den Kakaobaum in tropischen Regionen rund um den Erdball an. Heute werden weltweit jedes Jahr rund 4 Millionen Tonnen Rohkakao geerntet. Wir sehen jetzt ganz viele Länder, die Kakao produzieren. Hat jemand von Ihnen eine Idee, welches Land den meisten Kakao produziert? Einfach mal reinrufen, welches Land? Venezuela? Nein, das ist es nicht. Kolumbien auch nicht. Brasilien ist es auch nicht. Es ist auch nicht Süd- und Mittelamerika. Es ist ein ganz anderer Kontinent. Mittlerweile liegen die größten und wichtigsten Anbauländer in Afrika. Aktuell liefern Ghana und vor allem die Elfenbeinküste rund 70% der globalen Kakaoernte. Genau dort herrscht aber auch die größte Armut, sagt Friedel Hütz-Adams vom Bonner Südwind-Institut. Eine der Ursachen ist einfach die Wertschöpfungskette für Kakao. Sie haben 5,5 Millionen Kleinbauern am Anfang, die nicht organisiert sind, die keine Macht haben, ihre Interessen durchzusetzen. Und dann haben sie schon auf der nächsten Stufe, wenn es um die Vermahlung von Kakao geht, eine Handvoll global operierender Konzerne. Dann haben sie die Schokoladenunternehmen, davon vielleicht ein halbes Dutzend, die den größten Teil des Marktes ausmachen. Und dann haben sie den Einzelhandel. Und in der gesamten Kette ist ein großer Preisdruck. Der Einzige, der nicht gegendrücken kann, weil er zu klein dafür ist, ist halt derjenige, der den Kakao anbaut. Der Weltmarktpreis für Rohkakao wird im Auftrag der großen Händler und Schokoladenhersteller an den Warenterminbörsen in New York und London festgelegt und unterliegt starken kurzfristigen Schwankungen. Die kleinen Produzenten in den Anbauländern haben keinerlei Einfluss darauf. Da sich die produzierte Kakaomenge nur schwer der weltweiten Nachfrage anpassen lässt, kommt es bei Überangeboten immer wieder zu einem Preisverfall. Der Preisverfall, der im September 2016 einsetzte, von $3,000 auf $2,000 runter, lag einer hohen Produktion. Es ist aber so, dass, wenn man sich die weltweiten Statistiken anschaut, vielleicht 3 oder 4% zu viel Kakao auf dem Markt war und der Preis dann um über 30% gesunken ist. Ja, also sobald das kleinste Überangebot da ist, sorgt die Machtverteilung in der Kette halt dafür, dass der Preis massiv fällt. Obwohl es laut nationalen Gesetzen und internationalen Standards verboten ist, arbeiten allein in Ghana und der Elfenbeinküste, zumindest in der Haupterntezeit, mehr als 2 Millionen Jugendliche und Kinder auf den Kakaoplantagen. Aufgrund des niedrigen Kakaopreises können es sich ihre Eltern nicht leisten, Arbeiter zu bezahlen und die Kinder zur Schule zu schicken. Um die Lebensbedingungen der Kakaobauern und ihrer Familien zu verbessern, wurde in Deutschland 2012 das Forum Nachhaltiger Kakao gegründet, ein Zusammenschluss aus Mitgliedern der Bundesregierung, der deutschen Süßwarenwirtschaft, des Lebensmittelhandels und einiger Hilfsorganisationen. Bei Friedel Hütz-Adams hält sich die Euphorie allerdings in Grenzen. Eigentlich hatte man mal gehofft, dass, wenn es zertifiziert ist, es den Bauern und Bäuerinnen auch tatsächlich so viel besser geht, dass man das Ganze nachhaltig nennen kann. Jetzt hat man aber festgestellt, dass die zwar zertifiziert sind, aber mit dem Weltmarktpreisverfall trotzdem weiterhin arm sind. Ob man das dann noch nachhaltig nennen darf, nur weil es zertifiziert ist, da läuft im Moment ein Streit drum. Und meiner Ansicht nach darf man es nicht. Letztendlich müssten wir dahin kommen, dass es in Deutschland für Kakao und alle anderen Produkte ein Gesetz gibt, das den Bruch von Menschenrechten in der Wertschöpfungskette verbietet. Und die Zahlung von Preisen oder Löhnen, mit denen man sich nicht und seine Familie nicht ernähren kann, ist ein Bruch von Menschenrechten. Das braune Gold der Spanier hatte immer schon einen bitteren Beigeschmack, war nicht nur ein Sinnbild für Reichtum, sondern auch ein Symbol der Ausbeutung. Vom Luxusartikel, den man sich nur zu besonderen Anlässen gönnt, ist die Speise der Götter zu einem billigen Alltagsprodukt geworden. Zu den ethischen Problemen im Kakaoanbau kommen ökologische, wie die Abholzung von Regenwald für neue Plantagen und der Klimawandel. Wetterphänomene mit längeren Dürrephasen, was der Kakaobaum überhaupt nicht verträgt, und dann aber auch Platzregen. Das ist jetzt schon zu beobachten. Also der Klimawandel ist in Westafrika bereits heute Alltag. Die Unternehmen wissen das auch, dass sie an den Züchtungen arbeiten müssen, um die Bäume dem Klimawandel anzupassen. In Ghana und der Elfenbeinküste wird übrigens ausschließlich Konsumkakao angebaut. Die Bohnen der Sorte Forastero dienen als Rohstoff für sämtliche Instant-Kakaopulver, Schokoladentafeln und Riegel aus dem Supermarkt. Anders sieht die Situation in Lateinamerika aus, wo sich die Bauern mehr und mehr auf den Anbau der Edelkakaosorten Criollo und Trinitario spezialisieren. Die liefern zwar weniger Ertrag und sind auch anfälliger für Krankheiten, kosten dafür aber 6 bis 7 Mal so viel. Der Konsumkakao ist robuster, bringt sehr, sehr viel mehr Ertrag, ist aber im Geschmack eben nicht so vielseitig, sondern auch einfacher, kann man es vielleicht nennen. Man kann das auch sehr gut schmecken, wenn man einfach vielleicht auch mal bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben und legt nebeneinander verschiedene Tafeln, und dann schmeckt man auch den Unterschied, wie beim Kaffee, wie beim Wein. Edelkakao schmeckt je nach Sorte und Anbaugebiet mal nussig, mal erdig oder würzig, mal buttrig, blumig oder fruchtig. In seiner reinen Form und in Maßen genossen, macht er übrigens weder dick noch Pickel und soll auch nicht die Zähne schädigen. Sie hörten Kakao, das braune Gold, von Claudia Heißenberg. Regie Susi Weichselbaumer. Technik Adele Kurzil und Noah Amshoff. Es sprachen Ilse Neubauer und Clemens Nicol. Eine Sendung von Radio Wissen.